würde aber schon sagen, dass es einen Unterschied gibt. Also ich glaube, man muss da auch so ein paar Sachen sagen, über die ich mir auch noch nicht sozusagen im Ganzen im Klaren bin. Also das Sein, wie es jetzt in seiner Zeit analysiert, ist ja immer das Sein des Daseins. Und das Dasein ist ja grundsätzlich durch die Meinigkeit charakterisiert, also durch einen Selbstbezug. Also es ist in dem Sinne überhaupt nicht das Sein als solches, und das sagt er ja auch ganz deutlich, dass er hier analysiert, sondern es ist das Sein eines vereinzelten Daseins oder eines einzelnen Daseins, was ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, es sagt so, Dasein ist je meines oder so, das Sein des Daseins ist je meines, so ich bin es selbst, so ungefähr. Und deswegen würde ich jetzt schon sagen, es ist das erste Mal, was ein Vereinzeltes ist, auch dieses Sein. Das wäre so der erste Punkt. Und der zweite Punkt wäre, ich bin quasi in meiner Lektüre noch nicht so weit vorgedrungen. Also ich habe es mal gelesen, aber also ich will das einfach quasi hier mal sagen. So. Es gibt nämlich in dem Sein und Zeit das letzte Kapitel, das heißt vorletzte Kapitel, da geht es um Geschichtlichkeit. Und da sagt er, also grob gesagt, dass Dasein immer nur als Mitsein in einem Volk existiert und dass also die Eigentlichkeit des Daseins nur also dann ergriffen werden kann, wenn es wenn das einzelne sozusagen das einzelne Dasein sein Geschick im Volk oder das Geschick des Volkes mit ergreift irgendwie so. Also wie gesagt, das ist noch sehr unklar und möglicherweise, wenn ich jetzt das mir jetzt genau anschauen würde, dann würde vielleicht sogar auch selbst in seiner Zeit das rauskommen, was ich jetzt so versucht habe, ganz also irgendwie komplizierter nachzuvollziehen, dass eigentlich er vielleicht selbst gar nichts anderes sagt als, ja, also in der Vereinzelung des Daseins, seine Eigentlichkeit, das ist schon das Volk. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wie gesagt, also ich würde auf jeden Fall auch recht geben. Und da will ich jetzt auch nichts retten in dem Sinne. Ich will halt, genau, ich würde halt schon auf den Unterschied irgendwie beharren, dass es einen Unterschied macht, ob jemand sich hinstellt und sagt, es ist das Volk, also wirklich sozusagen, also Faschist ist das deutsche Volk, das ist das absolut einzigartige Volk unter allen Völkern, es ist das Volk, das den Untergang des Abendlandes verhindern muss und so weiter. Und also diese Tendenz gibt es halt nicht. Und da würde ich sagen, es macht einen politischen Unterschied, ob jemand dann quasi das Volk explizit setzt als sein inneres Wesen oder noch nicht. Also so, das war der Punkt. Also nur damit man jetzt auch quasi keine falschen, sagt man, Pappkameraden oder so aufbaut oder so. Genau. Ja, wie gesagt, also psychologisch ist der Übergang halt schon da. Also von dieser Vereinzelung der Einigkeit hin zu einem, dass man sich dann mächtig fühlt in der Gemeinschaft, in der Kameradschaft. Gerade in der Einigkeit, also quasi über das sagen wir, Abwerfen aller entfremdeten Bezüge kommt man gerade zu den wesentlichen Bezügen zu den anderen. Und da spürt man die tiefe Verbundenheit, unverbindliche Kameradschaft mit allen. Also das, glaube ich, psychologisch, diesen Übergang gibt es halt schon. Genau. Und da muss man also politisch davor warnen. Ja. Gut, aber auf der Ebene ist er ja von liberalen Haltungen sozusagen stärker abzugrenzen, aber zum Beispiel überhaupt nicht von marxistischen oder ich würde sogar sagen sozialdemokratischen Diskurs, wo es ja auch um die Solidargemeinschaft geht. Das musst du näher erläutern, das weiß ich nicht, was du meinst. Nein, der Kontrapunkt, der sicherlich ein fertiges Philosophie klingt, sicherlich sehr stark diese liberale bürgerliche selbstversöhnte Existenz. Auf der Ebene, wo du jetzt sagen, diese Konfrontation Volk reinbringst, nicht? Da sehe ich jetzt keine Differenz zu linken Programmen. Ja, okay. Also ich meine, ich würde halt schon sagen, dass Interferenz da ist, aber ich müsste sozusagen der Punkt ist noch nicht so ganz klar. Also ich weiß nicht genau, also es geht ja jetzt eigentlich mal den Kommunisten. Ja gut, du musst vielleicht dann auch sagen, welche Kommunisten oder so, okay. Aber denen geht es ja jetzt nicht einfach darum, so eine unverbrüchliche Identität mit allen Menschen oder sowas herzustellen. Weiß nicht. Also du kannst auch, aber gut. Also auf der allgemeinen Ebene, glaube ich, ist der gesamte Linksregionismus, wie du das ganz gleich so setzt. Aber mach doch mal irgendwie inhaltlich noch das Argument. Also ich, das ist halt jetzt einfach nur so eine Aussage. Ich kann mich einfach nicht so richtig drauf beziehen. Bin ich der Einzige, nicht? Oder es gibt noch was, ja, dass man das jetzt unter verschiedlichen, dass sozusagen unter den Begriffen so Solidargemeinschaft oder sowas auftaucht. Ja, er hat ja gerade ausdrücklich vom Übergang zum auserwählten deutschen Volk gesprochen. So wie er gesagt hat. Also das, nicht, dass das. Oder würdest du das mit Linkshegelianismus oder man es einfach irgendeine Gemeinschaft mit anderen Menschen? Ja. Das wäre nicht der problematische Begriff. Das war ja dann seine, du musst das umfragen, was war, wie diesen Konnex herstellt. Wollen Sie auch? Ja. Ich glaube, dass diese Revolution links und rechts, dass der Begriff 1933er Revolution ja auf gar keinen Fall von Heidegger selbst kommt. Das ist ja, der ist ja dann historisch gekommen. Ja, jetzt machen wir eine Revolution wie die Bolschewiken 1917. Ne? Dieser, natürlich war es da, es kommt ein neuer Führer. Und vielleicht bringen wir rechts was zusammen, was links nicht zusammengebracht wurde, weil die ganze Lenin-Trotzki-Geschichte sowieso halt also dann verfahren war. Und sich selbst, also ich glaube, als Revolutionär, ich bin ein starker Kritiker von Heidegger, das ist klar, aber das ist als Revolutionär, das heißt, direkter Revolutionär von der französischen Revolution, die wir gar nicht reden, und direkter Revolution der 17er, 18er Revolution in Russland. Also von dem war er ja am Anfang weit entfernt. Ich glaube, das haben wir ja weit entfernt im Ideologischen, also nicht immer im Ideologischen, aber im Historischen. Ne? Das hat man ja erst dann. Ne? Also, und vielleicht hat das etwa ein Missbrauch oder so, das ist auch möglich. Ne? Tatsache ist, und es ist eine große Frage, dass sich ein Denker wie der Heidegger in sich selbst verführt hat, in einer Art vollkommenen Selbsttäuschung, ja, oder er ist aufgrund seiner, dieses Strebens, ich will Rektor werden, alles eingegangen und alles unterschrieben hat, was man ihm vorgelegt hat. Aber das kann man eben, das kann ich einem Philosophen wie dem Heidegger ja wieder fast nie und nimmer glauben, dass einer nur für 10 Monate seines Lebens die ganze Reputation eines Mannes hinstellt, der Sein und Zeit geschrieben hat. Also das ist mir ja voll, beschäftige mich da seit 70 habe ich da studiert, und mit dieser Frage, dass ein Mann sich so selbst täuschen kann, also oder in eine Selbstwahn da verfallen ist, ne? Und dann nur erklärt, ich bin sowieso nur 10 Monate dabei gewesen, ne? Und sich dann noch belügt bis zum nimmer geht, ne? Und dann erklärt, wenn Sie wirklich was wissen wollt über die Philosophie, oder dann erklärt, fast am Totenbett, dann müssen Sie Sein und Zeit lesen. Das ist das einzige Werk, das je geschrieben wurde. Ne? Also diese Selbstlüge, diese Selbsttäuschung ist wahrscheinlich gewaltig gewesen, die man aber natürlich von anderen Seiten dann natürlich auch schön ausgenutzt hat, wahrscheinlich. Ne? Dass man sein soll, das hat zu ihr selbst auf dem Toten gesagt. Na, das, ja, er hat gesagt am Schluss, wenn Sie wirklich was Gutes lesen wollen, dann dürfen Sie keinen Sartre lesen und auch keinen Husserl und keinen, das ist alles, und keinen Kant, das ist Mumpitz. Ich habe den Kant gesagt, das ist Mumpitz, totaler Mumpitz, Sein und Zeit ist die Bibel. Da kommt niemand weg. Also das hat er ein, zwei Jahre vor seinem Tod erklärt, jeden, der es hören wollte, jeden, der die Hütte von 1000 Metern Entfernung angegangen ist. Ja, natürlich dann ein schönes. Und natürlich diese Ambivalenz, oder die Ambivalenz der Nationalsozialismus zeigt sich ja auch im Äußerlichen, ne? Die zeigt sich im Äußerlichen. Er hat ja das Parteiabzeichen innen getragen. Ne? Und am Philosophenkongress 1936 in Rom hat er auf Anforderung sein Sarko-Revers aufgeklappt. Und hat es gezeigt. Seine Frau hat es öffentlich getragen, er hat es verdeckt getragen. Auf Wunsch hat er es aber hergezeigt. Ne? Und am Strand von Ostia ist er offen mit dem Zeichen gegangen. Ne? Also, ja, er hat sich selbst, glaube ich, von einer Minute auf die andere in eine quasi so vielleicht schizophrene Haltung gegeben. Ne? Ja, gut, stimmt, das ist wirklich das, klar, das mit dem, das ist ganz gut, dass das sozusagen dann sozusagen so eine sehr bildhafte Entsprechung zu dieser zweiten Zeit, das mit dem. Die ist toll, ja, die haben wir eine Schülerin erzählt. Aber genau, also ich wollte es nochmal, also ich wollte es vielleicht aber trotzdem noch, eigentlich genau, also ich finde also die Frage also berechtigt irgendwie, also mit dem, also die Sie genannt haben, mit dem Kollektiv. Also praktisch ja mit dem Kollektiv, und da würde ich zum einen sagen, also eben so Heidegger spricht ja selbst irgendwie vom Volk, also das wäre irgendwie so der eine Punkt, und nie irgendwie von, also er spricht ja irgendwie nie so, also gut, natürlich gibt es auch sozusagen klar eben das Mitsein und so weiter, also sozusagen so allgemeine Kategorien, aber wenn es dann irgendwie tatsächlich sozusagen um konkrete quasi ja gemeinschaftliche Zusammenhänge geht, genau, spricht er dann ja stets zum Volk, und da würde ich halt schon einfach so der Sache nach eben diesen Volksbegriff und halt irgendwie, den würde ich halt dann schon ganz klar ja abgrenzen, also von einem Klassenbegriff, also weil eben Volk also Volk so hat ja so immer quasi so die Vorstellung vom Volk so geht ja immer eben von so einer, ja eigentlich eben also dann auch wieder irrational oder so rational gar nicht vollständig einholbaren irgendwie der ursprünglichen quasi so Einheit irgendwie der Leute, die irgendwie, keine Ahnung, also die halt zufällig irgendwie zu einem Staat zu zusammengefasst wurden, sind irgendwie historisch kontingent aus, während der Klassenbegriff ja irgendwie schon ja eben, also der geht halt davon aus, dass es eben, also so auf der Basis von konkreten materiellen so Interessen eben so eine Einheit gibt, und genau, und da würde ich sagen, da ist jetzt so, also natürlich klar, also man kann den Klassenbegriff sozusagen auch sehr eben vielleicht auch so irrational aufladen, aber gut, aber das würde ich dann auch so kritisieren. Also ich glaube schon, es ist sozusagen genau, und naja, eben, und ich meine, es ist gut für Heidegger, wie wäre dann ja eben praktisch das vereinigende Moment des Volkes, die Sprache, und er scheint ja irgendwie davon ja auszugehen, genau, also dass es da auch, dass ich verschiedene Wertigkeiten von Sprachen gibt und so weiter, und ich glaube, das hat ja wirklich nur, also ja wirklich nichts ja mit Klassen so Solidarität zu tun. Also da ist für mich eigentlich die entscheidende Differenz schon sehr klar. So. Genau, und ich würde es halt auch kritisieren, wenn man da vielleicht, ja klar, auch gut, ebenfalls von linksheiligerischer Seite wird dann vielleicht wirklich dann auch wieder so ein Essentialismus irgendwie aufgebaut, aber gut, da wäre ich jetzt auch gar nicht mehr. Vielleicht, das würde ich auch kritisieren. Ja. Ich würde auch gerne nochmal auf diese Beisetzung von Marxismus und Leninismus, das alles gleich zu sein scheint, mit den Kriegsbriefen zu eingehen, bevor wir es dann mit Verführungen oder Nichtverführungen von Martin Heidegger hingehen, und zwar, ich glaube schon noch, also einerseits auf der Ebene des Klassenbegriffes, den Volksbegriff gegenübergestellt und vor allem auch auf dem Begriff des heideggerschen Wesens und des, sagen wir, marxistischen Menschenbildes in feuerbachscher Tradition. So ist der Unterschied schon der springende der Freiheit, was der Kollege auch vorher bezogen hat, nämlich dass es, also das Wesen, das heideggersche Wesen ist ein determinierendes, dass die Einzelne oder vielmehr eigentlich den Einzelnen determiniert, dem er sich ergeben kann oder eben nicht. So. Das ist nicht das freie Individuum mit freier Assoziation mit Phrasen. Also es ist der Augenblick, es ist schon das Versprechen der Freiheit, dass die beiden Dinge gegeneinander sitzen. So. Und auch beim Klassenbegriff ist es in den Klassenbegriff auch schwieriger aufgrund der politischen Tradition so, aber zumindest ist der marxistische Gedanke ja schon, dass in der Arbeiterinnenklasse die Zwänge wegfallen, weil nichts mehr zu verlieren ist. So. Auch das ist ein Versprechen von Freiheit. Und dieses Versprechen von Freiheit ist weder im nationalsozialistischen Volksbegriff noch im heideggerschen Wesensbegriff da. Und insofern sind die beiden auch funktional parallel. Sonderbar ist, dass sich ja der Sartre in seinem Nichts auf Heidegger bezieht, direkt. Ja? Also, und dass dem Herrn Heidegger das natürlich sehr zugute kam. Ja? Der Heidegger hat begriffen auf seine Zeit, im Jahre 1902, und mit dem hat er sich verteidigt. Ne? Bereinigungsausschuss, der 1945 gestartet ist. Und der Rotter hat Heidegger mit Sartre-Zitaten beweisen wollen, dass er dass ja quasi auch nicht so ein großer Unterschied ist, wenn sogar der Herr Sartre als der angeblich größte Existenzialist sich definitiv auf seine Zeit bezieht. Ne? Und da Heidegger Sartre-Zitate halt natürlich zu 100 bei der Hand gehabt hat, ne? Um sich zu verteidigen. Ne? Das hat er ja sehr geschickt gemacht, indem er französische Intellektuelle mit der Kapitulation im Jahre 1945 sofort auf seine Seite gezogen hat, da gab es Leute, die dann für ihn ausgesagt haben, obwohl sie Franzosen waren. Ne? Und das, glaube ich, schafft nur ein Geist wie der Heidegger. Also ich möchte verwarnen, sich dieser Moral so hinzugeben. Also man kann da unzählige Sachen finden, man kann zum Beispiel auch sagen, dass es 1000 Fälschungen gab in der in Heiliger Ausgabe nach dem Krieg. Aber ich glaube, das kann einfach nicht der Punkt sein. Also da wozu verhält man sich dann, wenn man sozusagen jetzt so in dieser tiefen Moral und moralisch erregter nachspürt, wo der Heidegger sozusagen irgendwie so eine falsche Gesinnung hat. Ich meine, das sagt gesellschaftlich und politisch nichts aus. Also man muss sich, wenn man sich mit Heidegger, also man kann sich natürlich dafür interessieren, aber also sage ich jetzt mal, Das Thema Heidegger und Nationalsozialismus, das steht ja eben unter einem politischen Interesse. Und das ist aber kein politisches Interesse, sich jetzt mit dem Individuum als solchem auseinanderzusetzen, sondern halt mit der einer der wirkmächtigsten Philosophien des 20. Jahrhunderts, die eben auch eine sehr enge Beziehung zur, sag ich jetzt mal, Sozialpsychologie der damaligen Zeit stand. So. Und damit muss man sich halt auseinandersetzen. Und die Moral, die verhindert gerade, dass man sich sozusagen, ja, also mit dem Gehalt des Werkes selbst einlässt, so. Ich habe sonst noch eine andere Frage, sonst. Ja, okay, bitte. Ich hätte noch eine Frage zu dem Begriff der Zweideutigkeit, den ihr ja auch verwandt habt. Mhm. Ihr habt das eh gesagt, ich nehme an, ihr habt den von Grosser halt übernommen, ne, aus dem Buch. Ja. Da ist natürlich aber schon natürlich auch das Problem, weil Grosser die Kategorie ja auch einfällt, um irgendwie letztendlich den Heidegger ja dann doch irgendwie noch zu retten, beziehungsweise ihn gegen den verjährenden Verriers zu verteidigen. Und wenn man sich dann sozusagen anschaut, wie er das Erkenntnis theoretisch einführt, sozusagen die Zweideutigkeit bei Heidegger ist ja sozusagen die, die aus der ontologischen Differenz erwächst, nämlich dass das Sein so radikal vom Seiten getrennt ist, dass ich darüber nichts aussagen kann, dass sozusagen die Begriffe an sich irgendwie zweideutig und tastend auf das Sein sind. Und sozusagen dann ist natürlich schon die Frage, ob man sich auf diesen Begriff auch wiederum affirmativ beziehen kann oder eben, weil er eben sozusagen steht und fällt mit der der Konstruktion der ontologischen Differenz, und wenn die erkenntnistheoretisch nicht haltbar ist, und das würde sozusagen wäre meine Position, damit würde dann sozusagen genau diese Moment der Zweideutigkeit natürlich auch als eine positiv darauf zu beziehende Kategorie wegfallen, weil dann ist es nämlich genau die, der Heidegger sich unangreifbar macht, nämlich unkritisierbar, weil er sozusagen halt so einen Schicksalsbegriff wieder einführt. Ja. Und sozusagen da ist die Frage, ob man sich da wirklich auch positiv drauf beziehen sollte oder kann. Oder. Das, ja gut, also ich war also gut, ich habe halt das beim Grosser jetzt eher so verstanden, und also so wollte ich jetzt eigentlich auch den Begriff verwenden, also tatsächlich, dass man halt eher sozusagen halt so im Sinn, dass man halt einfach quasi so im gewissen Sinne so, also ich glaube immer so, dass man quasi ja einen Begriff von Heidegger nimmt, so und ihn gegen so Heidegger selbst verwendet. Also so wollte ich das, also halt eben so im Sinne so einer so immanenten Kritik quasi von ihr Heidegger. Also so habe ich jetzt auch irgendwie eben auch die Einführung des Begriffs bei Grosser verstanden. Also so, genau. Und ja gut. Also genau, ich glaube halt eben, also ich glaube, dieser Begriff praktisch, der ist halt also schon einfach sehr hilfreich, oder mir hat er halt auch einfach geholfen, ja, um halt irgendwie so zu verstehen, eben, also warum eben ja Heidegger so unverständlich ist, genau, und wie halt das eben praktisch das ist ja der Punkt, also ich habe ja eben ja von Widersprüchlichkeit gesprochen, also ich würde auch sagen, genau da müsste dann eben natürlich dann auch eben die philosophische und so erkenntnistheoretische Kritik ja ansetzen. Also ich würde jetzt irgendwie auch sagen, dass sozusagen diese Struktur, also ich würde dem jetzt auch sozusagen kein, also ja außerhalb so einer kritischen Rekonstruktion von Heidegger würde ich jetzt dem Begriff ja auch halt kein Wahrheitsgehalt quasi so an sich zugestehen. Aber ja, genau, aber wie gesagt, ich glaube, um ja Heidegger zu verstehen, ist er halt schon ziemlich tauglich. Gut, und ich, ja gut, also ich gebe dir auch recht, dass genau Grosser macht dann irgendwie so einen Versuch, Heidegger sozusagen zu retten, eben ja auch mit diesem Begriff. Gut, und ich habe ja versucht, jetzt eigentlich halt so nochmal ja einen Schritt vielleicht als Grosser zu gehen. Und halt schon dann eben stärker, ich hatte mich auch den Eindruck, dass bei Grosser dann eben wirklich genauso dieses Ding ist, so, ja, also es gibt halt quasi zwei Perspektiven hier auch auf das Werk, so, genau, und ja, und gut, man, genau, das, ja, genau, und genau daraus so folgt ja dann irgendwie auch klar, okay, man kann das, dass man sich dann quasi in gewisser Weise auch so entscheiden kann, wie man manche Sachen versteht, das ist dann genau, und also ich würde dann halt schon stärker dann auch darauf verweisen, dass jetzt eben, ja, also diesen Begriff der Zweideutigkeit dann quasi sozusagen, also vermittelt begreifen, also jetzt kein bloßes so nebeneinander, sondern dass sich quasi die philosophische und die politische Ebene eben durch ihr dringen und eben naja, eben, und es dann halt vielleicht dann eben doch keine zwei irgendwie arbiträren Perspektiven möglich sind, sondern dass man eben das Politische und das Philosophische schon als die Einheit begreifen muss. Genau. Was sagst du dazu, dass ich Heidegger am Schluss dann als Dichter verstanden hat. Er hat es wirklich. Heidegger hat sich dann am Ende vermeint, er muss eher dichten. Also vielleicht hat er da von Wittgenstein was mitgenommen, Philosophie muss man da eher dichten. Und er hat ja Gedichte von Anfang an geschrieben. Ne? Und dann am Schluss wollte er eher dichterisch tätig sein, ne? Und natürlich auch psychoanalytisch. Ne? Er wollte sich Psychologe, in Frankreich gab es da von Franzosen Kurse in der Provence, die hat er besucht und er wollte sich als Psychoanalytiker dann. Er wollte sich als Psychoanalytiker versuchen. Ne? Aber das hat man ihm dort ausgeredet. Das ist ja eindeutig Pauvre. Bei Pauvre steht es, also Pauvre. Ja, und René Char, der Dichter René Char, hat dort Seminare gehalten und da gab es also psychoanalytische Ansätze und dichterische Ansätze. Und da war der Heidegger in den Jahren 46 bis 51 oder noch länger dabei. Also er wollte vielleicht sich ja, ein psychologisierendes, philosophisches Ende herbei philosophieren. Ja, also, also. Ja, aber das stimmt, 100%. Ja. Also. Ja, ja. Ich finde das auch gerade. Also, ich meine, genau das, das ja. Das hängt natürlich mit seiner Sprachphilosophie zusammen. Das ist ja klar. Ne? Aber. Ist eine Tatsache. Ja, gut, das Mimis ist halt wirklich neu. Also, ich müsste jetzt aber dann. Gut, aber sozusagen beim ganz späten Heidegger mich jetzt wirklich auch nicht so führen. Aber mir ist es wirklich neu, dass er sich selbst irgendwie als Dichter sieht. Ich glaube, er will schon auf Einheit versuchen. Er hat sich als Dichter versucht, aufgrund seiner Sprachkraft und Neologismen. Und der Neologismen, man kann ja den halt ja wahrscheinlich nur versuchen mit seiner Sprache vielleicht, indem man sich in dieser Sprache nähert. Ne? Wenn er das so das Nichts nicht und Heimat west an, dann muss ich ja selbst gewisse sprachliche Fähigkeiten haben, das zu verstehen. Ne? Die Frage ist, ob das wesentlich zu der Frage oder zur Antwort beiträgt, ob die heidelberische Philosophie wesentlich mit der vom Nationalsozialismus was zu tun hat. Ich finde eigentlich spannend da jetzt ein bisschen zusammen. Ja, also wenn jemand auch, also ihr meldet euch einfach. Also, ich möchte sie da jetzt nicht zu schnell vielleicht, oder was? Ja, ja. Wenn die Leute das interessiert, kann man da gar nicht. Also ich glaube sie natürlich, aber ich meine, genau, ich meine, gut, aber das führt dann vielleicht doch wieder auf die inhaltliche Ebene zurück. Also ich finde es halt in dem Sinne sozusagen ja, verwunderlich oder ja, überraschend, dass das Heidegger sich da anscheinend wirklich dann ernsthaft mit der Psychoanalyse beschäftigt hat, weil ja, also ich würde halt sagen, dass tatsächlich seine Philosophie ja eigentlich schon von einer sehr, also wirklich, ja, ganz im Gegensatz so zur klassischen Psychoanalyse steht. Das wird ja auch schon deutlich, wenn er. Ja, zur klassischen, also. Natürlich gibt es natürlich einen Versuch an der heideggerianischen Psychoanalyse, aber. Vielleicht nochmal, um das zum Thema irgendwie zurückzuleiten. Ich habe gerade so einen Gedanken gehabt, der vielleicht auch nochmal für Diskussionen anschließen kann. Also, die Frage ist, wie gehen wir, was ist so heute mit Heidegger um? Also, wenn wir jetzt irgendwie als Philosophen Heidegger lesen, finden wir was interessant oder halt auch nicht, keine Ahnung. Merken irgendwie, dass sozusagen einzelne Sachen, die er so schreibt, ganz richtig sind. Also ich würde, also ich habe mal gedacht, also irgendwie, also persönlich finde ich jetzt zum Beispiel diese Science-Geschichte, die da aufmacht, ziemlich interessant. Also weil es irgendwie vielleicht dann auch halt so wahnsinn reine Philosophie irgendwie, die ganze Geschichte des Abendlands, die ganzen Denker durchgegangen und dann immer auch so, also wie sich das dann von einem Punkt zum anderen entwickelt hat, oder also was hier vielleicht auch, also wo glaube ich, haben wir gerade geredet, Foucault anschließt, oder auch die Gesellschaft des Spektakels von Debord hat gewisse Ähnlichkeiten zu dieser Herrschaft, oder Kritik der Herrschaft des Mann, genau, also aber, also ich glaube mein Punkt, ich habe jetzt natürlich nur über dieses so Frühwerk irgendwas gesagt, nur da kenne ich mich auch aus, aber mein Punkt wäre schon, wenn man jetzt da was interessant findet, da muss man eigentlich schon zur Kenntnis nehmen, dass Heidegger jetzt nicht quasi nur einzelne Philosopheme hat oder einfach auch nur die Geschichte der Philosophie also als solche irgendwie ganz gut beschreibt, sondern also dass es sozusagen immer im Gesamtzusammenhang einer Philosophie steht, die halt hochproblematisch ist. Und das heißt, wenn man jetzt einzelne Teile interessant findet, dann kann man da auf jeden Fall nicht anknüpfen, so ohne wirklich sich also sozusagen auch die Philosophie von Heidegger als solche im Hinterkopf zu haben und halt sich kritisch mit dem auseinanderzusetzen, was Heidegger da will, so ungefähr. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Mhm. Gefühl, warum soll es nicht gehen, wenn ich einzelne Sachen spannend finde, wäre das auszunehmen. Und, also könnte man nicht das sagen, es kommt nicht so sehr darauf an, was Heidegger eigentlich geschrieben hat, sondern es kommt vielmehr auf das an, was man neu, was man heute philosophiert und damit macht. Oder so? Oder was spricht dagegen, wenn ich einzelne Punkte bei Heidegger denke, mir denke, ja, das finde ich toll, den Rest halt nicht. Ganz blöd gefragt. Ja. Na, das kann ich irgendwie. Wo ist die Frage zu? Ja, ja, nee, also hast du natürlich recht. Irgendwie, ich habe mir das irgendwie so gedacht und jetzt fällt mir quasi der Punkt nicht mehr ein. Okay. Also. Wenn die Gefahr, die aber halt besteht, die ich sehen würde, ist, dass du Dinge mit übernimmst, okay, die darin implizit vorhanden sind, ja, okay, und wieder darüber im Klaren zu sein. Ja, genau. Also, ja. Aber, genau, ich wollte es halt versuchen, konkreter zu machen. Also, ja, ja. Die Katze entsackt so quasi nicht. Ja. Nur was sich so einfach rausreißen lässt. Also das ist ja, das ist in Deutschland ein Verständnis von Philosophie, das gehört in der Vorstellung von einer ganz, also im totalitären, also von einer systematisch sich mit irgendwas beschäftigen, Auseinandersetzung ja widersprechen würde. Und das hat er ja offensichtlich durch, weil ich gesagt habe, er war kein Revolutionär, hat sich nicht als Revolutionär verstanden. Und die Verweise darauf, dass er gemeint hat, es sei quasi die Bibel und das sei das Buch, das man nachlesen soll, verweist er darauf, dass es doch irgendwie einen revolutionären Anspruch gehabt hat seinerseits schon. Im Moment, das war eine Anekdote, die nicht mal haltbar war. Also, ja, mit Anekdoten. So, ja, ja, eben, das sollten wir hier. Ja. Aber du hast auch das Zitat vom Schischek, also Schischek, das war keine Anekdote, das war keine Anekdote. Das war ja, das war ein Zitat von, genau, mir. Also da wird ja auch schon dieser revolutionäre Anspruch oder Rebellion, revolutionär ist sehr schwierig natürlich. Aber ja, genau, also, ja. Das war nicht verhandelt, also sobald mir das weiter nicht so gut werden kann. Was da hinten? Ja, nur, achso, ja, gut. Nochmal bei der Geschichte mit dem Mauspicken, weil das auch vorher erwähnt worden ist mit der Kategorie des Mann, dass er das irgendwas mit so, ja, Medienkritik oder was immer, auch halt, dass er ganz interessant sein könnte. Du hast auch erwähnt, dass wäre das sogar so ähnlich wie bei Guy Debord, wobei ich mal sagen würde, da gibt es große Unterschiede und genau die, das war versteckt im Detail, weil man sagt, ja, irgendwie klingt das ja interessant, dass er das Gerede und das Mahn gibt und was, es kommt darauf an, was man daraus macht oder so immer. Da übersieht man aber, dass zum Beispiel, wenn man jetzt mal Debord und Heidegger vergleicht, dass bei Heidegger dieses Mahn, ja, ohne die ganze Seins, also ohne die ganze Philosophie nicht zu haben ist, weil das Sein ist ja, das Mahn ist ja eben nur das Uneigentliche und ohne eben das Eigentliche und damit das Sein und den ganzen Rattenschwanz, der das hinter sich zieht, ist das nicht zu haben. Bei Debord geht das ja um was anderes, da geht es um eine Kritik einer Waren produzierenden Gesellschaft. Da wird das nicht irgendwie auf das Sein projiziert, dass es irgendwie halt Schicksal ist und dass es halt die hochgeweihten Denker irgendwie halt auf das Mahn runterschauen, sondern wird das aus so einem einer gesellschaftlichen Situation entwickelt und versucht eben die Gesellschaft zu schauen und vernünftig zu argumentieren. Und was der Heidegger eben genau mit dem Hang zum Irrationalismus nicht der Fall ist, sondern ist alles Schicksal sein, also genau, also da, danke. Also der Punkt jetzt bei dem Mann wäre halt auch tatsächlich, wie er es einordnet und wie er es erklärt. Und da sagt jetzt halt der Heidegger, ganz im Unterschied zu Debord, dass das Mann, ja, es ist ein Existenzial, das heißt, es gehört zum Sein des Daseins selbst. Und quasi der Grund dieser Verfallenheit, der Grund der Herrschaft des Mann ist in dem Sinne, sind wir selbst, so grob gesagt. Und da, also so. Ja. Also, nur, quasi können wir sagen, wer nur einzelne Sätze von Heidegger übernimmt, hat sie nicht richtig verstanden oder hat nicht verstanden, was er damit meint in Wirklichkeit. So, oder? Ja, okay, ja. Oder? Also ja, ich meine, also wenn man jetzt, wie jetzt er sozusagen es karikiert hat, nur über Gerede und Zweideutigkeit, ja, und dass man einfach sozusagen jetzt Sätze rauspickt, ja, dann beschäftigt man sich jetzt natürlich nicht mit Heidegger. Ja, genau. Also würde ich schon sagen, ich habe jetzt nur ein bisschen Schwierigkeiten mit dem ganzen Diskurs jetzt nicht, weil wir haben ja quasi zwei Betrachtungsebenen. Die eine ist politisch-historisch und die andere ist sozusagen, ist jetzt eine Art Werkanalyse von Herrn Heidegger. Und das sozusagen ist, die Wortmeldungen sind so, kommen einmal aus der und einmal aus Assan und Betrachtungsebene. Also ich würde ihm schon sagen, dass das Heidegger Philosophie an sich natürlich völlig revolutionär ist. Nicht? Also er kommt ohne Kant aus, das geht. Er braucht Platon nicht. Ja? das, also ein radikaler philosophischer, phänomenologischer Ansatz, ja, der sich dann wirklich selbst sozusagen erklären und stützen kann. Ja. Und jetzt in der quasi politischen Hinsicht stellt sich für jede, zumindest sehe ich das so, politische Philosophie immer die Frage, wie vermittle ich jetzt das Individuum mit der Gesellschaft? Deswegen sozusagen finde ich das natürlich mal völlig unberechtigt, dass das quasi ein Spiel gebracht hat. Sozusagen, dass die Gesellschaft dann eine erhebliche Rolle spielt, sonst wäre es ja nicht politisch. Ja? Dieser Freiheitsbegriff der Heidegger, ja, der, ich würde sagen, den umgeht er völlig, weil das für ihn aus der liberalen Diktion herauskommt. Ja? Er braucht den Begriff auch gar nicht, weil da geht es eher um, was er will sozusagen, ist was Adäquates, nicht ein adäquater Seinsbezug, wer eben der mit dem Dasein sich in ein adäquates Verhältnis setzt. Ja? Also das Problem der Freiheit hat er in dem Sinn nicht. Nicht? Also, und da gibt es natürlich schon unter den ganzen Strömungen dieser Zeit, nicht, dass man kann natürlich entweder sich sozusagen zurücklehnen und sagen, ich konzipiere das alles vom Ich heraus oder von der Freiheit des Ichs, das ist der liberale Anspruch, mit dem Optimismus, dass sich dann für uns alle alles gut und positiv ausgehen wird. Ja? Und natürlich, also politische Strömungen der Linken und der Rechten verneinen genau das. Ja? Deswegen ist das sozusagen, nochmal, diese bürgerlich-christliche Selbstversöhntheit, nicht? Das ist hier sozusagen der gemeinsame politische Gegner. Sagst du dann, weil ich habe dich ja die Richtung gehört. Ja, ich hätte das jetzt eigentlich nur wirklich zurück auf die Frage nach Heidegger lesen, sich darauf beziehen oder nicht gern kommen würde. So, ich würde weiterhin festhalten, dass das linke Versprechen auch eines der Freiheit ist, und zu sagen, dass Heidegger die Freiheit nicht braucht, er ist großchristlicher Bürger im nationalsozialistischen Deutschland. Also es ist jetzt sehr einfach gefasst. Aber ich will trotzdem gerne zu der Frage zurückkommen, nämlich, also jetzt nicht meine Lage. Ist das für die von vornherein ein Verwerflich, dass man ohne Begriff der Freiheit zum Beispiel was Positives entwerfen kann? Mir ist es nur darum gegangen zu zeigen, dass sich der Begriff Klasse und Mensch in der marxistischen Tradition nicht gleichsetzen lassen mit dem Begriff von Volk. Nicht, das hat er auch da keiner gemacht. Aber das war die Implikation vorhin. Darauf hat sich das bezogen. Aber ich würde trotzdem wirklich gerne... Ich habe nicht den Klassenbegriff gehört. Kann ich mal bitte ausdrücken? Ich würde wirklich trotzdem gerne zu der Frage Heidegger lesen oder nicht. Was sagen, wenn ich kann? Ja. Kann ich? Nämlich, also ich finde es gerade in Wien urwichtig, wenn die Frage, wenn postuliert wird, man soll gar nicht Heidegger lesen. So, weil hier die Vertreibung von der Gespenster nicht passiert ist. Habe ich so nicht gesagt. Nein, aber das, also man soll sich nicht darauf beziehen oder man sollte, das ist ein gefährliches und so weiter. Ich finde das wichtig, wenn es in Wien hier mal so gesagt würde. Aber ich frage mich schon, ob es da zu einer Verbannung kommen kann von, es gibt den einen und den verbannen wir jetzt, weil ich im Gegensatz zu dem, was geläufig die Philosophie historische Einschätzung ist, finde ich Heidegger in vielerlei Hinsicht nicht besonders originell. So, ich glaube, dass er viele Elemente, die Voraussetzungen waren, um ein nationalsozialistisches Denken zu ermöglichen, auf die Spitze getrieben hat. Das ist auch historisch nachzeichenbar und ich glaube auch, dass man sich die Frage stellen muss, inwieweit man sich auch anschaut, welche Elemente das waren und welche Elemente durchaus weit verbreitet waren in den 20er Jahren, in vielen Denkströmungen auch in Wien. Also zum Beispiel die Hierarchisierung von Sprachen, die sich seit 1900 nachzeichnen lassen, Desozialisierung. Das desozialisierende Voraussetzung für das Handeln des Subjekts, die Gleichsetzung von Deutsch und Griechenentum, was auch, also das ist alles lastig historischer Nachzeichnen und sind Elemente, die aber ganz stark da ist, wie zum Beispiel bei Husserl da sind in der Kritik da, also nicht um jetzt Husserl und Heidegger einzusetzen, aber die in der Krise des europäischen Menschentums bei Husserl ganz klar da sind. So. Und natürlich ist es ein ein qualitativer Sprung, wenn jemand sich zu dem determinierenden Nationalsozialismus bekennt, so ist es ein anderes und Elemente sind ähnliche. So, also ich glaube, ja, auf jeden Fall. Also, sehr leicht im Kontext. Genau, tut mir leid, wenn es in die falsche Tendenz gekommen ist. Also genau, ich würde jetzt natürlich, ich glaube, ich würde einfach zustimmen sozusagen, dass ich, weiß nicht, dass ich jetzt sozusagen die komplette Tradition der modernen deutschen Philosophie oder wie auch immer, da sozusagen komplett davor warnen würde, also wenn man so will. Und ich glaube, das wäre jetzt auch gegen das, was ich eigentlich selbst vorhin gesagt hatte, dass man jetzt irgendwie so einen moralischen Faschismusvorwurf gegen Heidegger aufbaut, um ihn zu verbannen, sondern es kommt wirklich darauf an, das schließt jetzt eigentlich auch wieder an deine Frage an, es kommt wirklich auch darauf an, sich halt sozusagen mit seiner Philosophie auseinanderzusetzen und wie es ja irgendwie Paul, glaube ich, gesagt hat, dass man irgendwie sich überlegt, hat das irgendwie so einen Anspruch gegen die, sage ich jetzt immer, auch Problemlagen der Philosophie, kann man da irgendwas lösen mit ihm oder sowas, bürgerliche Selbstversöhntheit und so. Also ich meine, mein Punkt wäre halt, dass ich, also so theoretisch, also ich habe das jetzt weggelassen, aber also dass ich theoretisch, also mit Heidegger überhaupt nicht übereinstimme, dass ich es aber auch unglaublich schwierig finde, dass jetzt dann tatsächlich, also außer dass ich sage, wo ich nicht übereinstimme, also zum Beispiel, dass Heidegger irgendwie so dieses Phänomen behauptet, dass den Zugang zu dem Phänomen, das sich normalerweise quasi nicht zeigt, das erhält man halt durch so eine besondere Bestimmtheit und solche Sachen. Es ist quasi so eine Form von Esoterik und Mystizismus. Ich glaube, das kann man schon sagen. Und das teile ich jetzt, kann ich mal so sagen, einfach nicht. Nur die Frage ist, wie kann man jetzt aber sowas wie eine immanente Kritik an Heidegger anbringen? Und gerade aufgrund dieser Esoterik und dieses Mystizismus. Und dass ich würde mittlerweile sagen, also das geht in gewissem Sinne tatsächlich nicht. Also der einzige Punkt, wo ich meine, dass so eine immanente Kritik möglich ist, ist genau, aber das ist sozusagen auch sehr vage und sehr schwierig, dass er sowas wie eine, also er zeigt, sag ich mal, Widersprüche auf in der bürgerlichen Philosophie und bietet dann quasi seine Phänomene als Lösung an. Also zum Beispiel bei diesem Erkenntnisproblem, irgendwie Widerspruch zwischen Subjekt des Erkennens und Objekt der Erkenntnis, dann so ein vorgängiges Vertrautsein mit der Welt, Wohnen bei der Welt, die Gegenstände müssen überhaupt schon entdeckt sein, um sie überhaupt erkennen zu können. Also das ist ja quasi so eine Form von Lösung irgendwie, wobei das Problem natürlich dann wegfällt. Und also so der einzige Punkt, glaube ich, wo man irgendwie sagen könnte, dass man sowas wie eine immanente Kritik anbringen könnte, wäre, dass man sagt, das Problem, das sich eigentlich stellt in dem Widerspruch da mit der Erkenntnistheorie, also kann ich jetzt nicht so genau sagen, ich habe das nur mal gedacht, also der Begriff, den Heidegger dann bringt, das von diesem Innensein in der Welt, dieses Vertrautsein mit der Welt, der löst, also das ist überhaupt, das bezieht sich eigentlich überhaupt nicht auf das Erkenntnisproblem, aber das kann ich jetzt auch, das wäre jetzt nur so der Punkt, also das kann ich jetzt gar nicht auch so explizit machen. Oder ungefähr auch so mit in diesem Aussatz, was ist Metaphysik, da sagt er irgendwie, der Begriff des Nichts hat irgendwie eine komische Rolle und die können alle nichts drüber sagen. Und ich sage euch jetzt, wie man da hinkommt, nämlich über die Angst, wenn sich alles entzieht und die Welt gleichgültig wird. Aber die Frage wäre halt so, ist das, was er dann als Nichts, irgendwie halt dieses Gestimmtheit und das Versinken der Welt und die Bedeutungslosigkeit, ob das eine Antwort auf die begriffliche Frage nach dem Nichts sein kann? So ungefähr, das wäre jetzt, glaube ich, der einzige Ansatz einer immanenten Kritik, den ich sehe. Ansonsten würde ich fast nur sagen, dass man halt irgendwie so seinen Gegensatz behaupten muss. Also mehr weiß ich da auch nicht zu sagen als immanente Kritik quasi. Man versucht jetzt die Metaphysik aufzuheben, diese Subjekt-Objekt-Spaltung oder das Bild damit. Die Subjekt-Objekt-Spaltung kommt da. Klar, wie das wirklich aufheben, schafft er das. Wenn ich jetzt ein bisschen metaphysisch denke. Ist das ein Ansatz, dass ich sage, okay, Subjekt-Objekt fällt dann weg oder fällt dann zusammen. Das ist zu dem Körperlauf. Das ist ja so. Fundamentale Geschichte, ne? Diese ganze Selektorwegs-Spaltungsgeschichte. Ne? Wenn wir jetzt gerade von der Metaphysik gesprochen haben. Ne? Ja, klar, also klar, ich glaube, also so Heideggers Anspruch wäre ja, dass er diesen Widerspruch quasi auf eine Art also auflöst. Eben, ja gut, er kommt dann halt, hat es so gut. Okay, das wäre ja quasi sozusagen die Frage. Also ich meine natürlich genau zugleich, er kommt dann natürlich so in die andere Form in der, also so in so einem, also, ja gut, also aber es ist eine komische Form der Versöhnung, weil sie natürlich so sofort dann wieder zerfällt ja in der Spaltung von so ontisch und ja ontologisch, die ja eigentlich noch viel, also ja, noch viel seltsamer ist, auf eine Art, als die ja noch viel krassere Paradoxien so reinläuft, als die, die klassisch von Subjekt und ihr Objekt. Also das geht ja dann eben bis ins, ja eben halt genauso. Ja, also ich meine, ich glaube, es ist auch nicht so, dass man sagen kann, dass es bei Heidegger nur so eine Einheit gibt, die dann vorgängig ist und alles auflöst, sondern, also wie es Paul eben jetzt gerade sagt, also in dieser, auf dieser Seinsebene sozusagen, da kommen dann halt widerständig Widersprüche raus. Also ich habe das, also ist der Weg, ja, ist der Weg zum Dasein, ist der eher über das Objekt zu gehen oder über das Subjekt zu gehen? Das Da des Seins. Wie geht das? Hm? Ich habe noch eine andere Frage, weil es schon relativ spät ist, die mir aber recht wichtig wäre. Also, was ich mich immer frage, ist, wie kommt es, dass doch so viele Leute, die auch eine Gesellschaftskritik haben, aber doch der Meinung sind, an Heidegger nicht herum zu können eigentlich? Und dass da doch etwas dran wäre, oder zumindest kennen sie eine Person, die vernünftig ist und die findet, dass da etwas dran wäre. Man müsste sich das unbedingt ansehen. Und ich meine, ich habe mir noch einiges angesehen, aber auf mich übt das auch diese Wirkung nicht aus. Also es ist fast so, als müsste man schon irgendwas glauben, oder ich weiß es nicht genau, ich kann das nicht nachvollziehen. Was das wäre doch zu erklären. Was liest du gerne? Was darfst du sagen? Was liest du gerne stattdessen? Die Bibel. Ich habe gesagt, welche philosophischen Schule sie angehört oder eher viel mehr nach der Sprechung, die mit der gesprochen hat. Also, ich mag zu der Frage gehen. War nur irgendwer ganz was Wichtiges, also ein Zehnsperrt ist nichts so, und wir sollten sehr langsam, glaube ich, an ein Ende denken. Also. Ich kann das dann auch verlegen, verlegen also, natürlich. Wenn man Bier trinken kann, zum Beispiel. Wir können auch nach 10 noch raus, nur es ist dann ja, also ich kann jetzt schon, also kurz. Ja, gut, also ich würde zum Beispiel auch von mir aus auch sagen, ich glaube, wer jetzt einfach, also wer jetzt sozusagen jetzt, also zum Beispiel für mich war jetzt sozusagen der Einstieg in Heidegger halt schon noch eher wirklich aus so einem relativ, ja, so abstraktes Interesse, weil einfach, ja, Heidegger ein wichtiger Philosoph für den Diskurs des 20. Jahrhunderts ist. Und weil es nicht mir blieb halt immer, und ich meine, gut, sowas macht er einfach neugierig, weil er halt immer, keine Ahnung, so viel über Heidegger gesagt hat. Und dann, aber genau, also mir geht es genauso wie dir eigentlich auch bis heute eigentlich. Also ich kann sozusagen auch eigentlich so von mir, also ich bin teilweise wirklich so richtig, also ich meine, das ist jetzt halt so emotionale Ebene ist natürlich jetzt. Genau, mir sagt das ja entweder nichts oder ich bin auch teilweise so richtig, also auf eine Art wütend oder so, weil, also was er so wieder mir jetzt hier eigentlich ja unterjubeln, was bringt er für Argumente irgendwie, das ist ja einfach, das heißt so total, ja, also ich glaube genau, ich glaube jetzt, wenn es ja jetzt wirklich darum geht, irgendwie, dass ich konkrete Probleme irgendwie der Gesellschaft zu verstehen, dann kann man, glaube ich, ja, auf so Heidegger echt ziemlich gut verzichten. So, also muss man nicht lesen. Aber ich glaube, also ich kann die Frage jetzt auch nicht so direkt beantworten, aber ich glaube, dass das so einfach so ein subjektiver Grund ist, warum jetzt das, also so in dem Sinne, dass man irgendwie sich sich von der Welt entfremdet fühlt und alles, also man selbst sozusagen in seinem tiefsten Wesen irgendwie verfälscht und irgendwie, da ist so ein Wurm drin, und das, aber der Wurm ist das, quasi das Ganze, und wo finde ich mich, wo bin ich, also so ungefähr diese Sache. So ein konkretes Beispiel fällt jetzt nicht ein, ich weiß nicht, das Fernsehen, keine Ahnung, aber weiß jetzt nicht, ja. Und das dann vielleicht so Heidegger, also einfach auch vielleicht so in dieser Radikalität dann irgendwie, also sozusagen wirklich so ganz tief und so, und zu sagen, ja, also du bist halt auch nicht so, also wenn du, je weiter du suchst, du wirst nichts finden, und nur wenn du dieses, dass du nichts findest, also dann bist du eigentlich, dann bist du wesentlich, wenn du also verstanden hast, dass es nichts ist, du selbst, also, und das vielleicht einfach, weißt du, diese Radikalität wirklich zum Punkt zu kommen, und das da vielleicht einfach so, also, aber das ist nur eine Vermutung, ich kenne dich da auch ziemlich. Du hast es ja schön beschrieben, aber dann bleibt die Frage ja die gleiche, warum sich so viele sich kritisch fühlende Menschen auf Heidegger aufbauen, ja, also sozusagen, wenn die Affirmation des eigenen Nichtseins das ist, was übrig bleibt, und da würde ich durchaus d'accord gehen, ja, dann ist das vielleicht auch die Frage, warum so viele Leute da offensichtlich schon Spaß dran haben, sage ich jetzt mal. Aber es ist ja eine Kritik. Ja. Ja schon, aber sozusagen, die Kritik wird ja gleichzeitig in eine Affirmation dann wiederum verwandelt. Ja? Sozusagen die Kritik der Verdinglichung führt ja, oder der Entfremdung, wie du es genannt hast, sozusagen, führt ja dann noch viel stärker rein, dass dich ja voll in Zyklus passiert wird und du dich damit abfinden musst. Und sozusagen, wenn du ein affirmatives Verhältnis zu deinem eigenen Nichtsein hast, dann bist du in der Eigentlichkeit angelangt. Das ist ja so ein bisschen ähnlich sozusagen auch wie eine lacanische Psychoanalyse durchaus mit Heidegger funktionieren kann, beziehungsweise sozusagen durchaus, dass es da Parallelen gibt. Ja. Also dann da ist schon die Frage, warum sozusagen, was ist das Anziehende an diesem Moment? Dass man sozusagen seine eigene Nichtigkeit als Affirmation vor sich hat. Das ist das existenzielle Moment. Damit ist man existenzialistisch. Und dann hat man sozusagen alles andere abgestreift, was man da geschichtlich und historisch so mitschleift, an Zurechtmachungen von Weltbildern. Das ist eigentlich ist immer ein Durchgangspunkt, dieser existenzielle Punkt. Also ich finde das schon einen Wert. Ja, also... Und dann kommt das eine Seite dazu. Darf ich gerade noch... Ich glaube, also wir haben, man könnte, es gibt ja sozusagen diesen Begriff der konformistischen Revolte, und genau, also es gibt vielleicht dann schon so ein Ding, dass es quasi, also jetzt nur ganz grob, es halt innerhalb unserer Gesellschaft diesen Widerspruch gibt, dass die Leute sich halt selbst gegen das Ganze stellen, aber dass halt dieses Selbst gegen das Ganze stellen sowohl emanzipatorisch als auch halt reaktionär ausfallen kann, und deswegen vielleicht der Punkt wäre, also dass man irgendwie sagt, dass man seine Eigentlichkeit oder sein Selbst so gegen die Entfremdung der Gesellschaft hält, das kann sowas wie ein Ausgangspunkt sein, aber es gibt dann halt die Frage, also ich weiß nicht, man muss sich das vielleicht dann auch nochmal überlegen irgendwie, also wo schaffen die Leute es, dann zu einer wirklichen Kritik zu kommen, halt auch über gesellschaftliche Verhältnisse nachzudenken, und wo stochern sie immer weiter in sich hinein, das ist vielleicht eher sowas wie eine organisatorische, also wie man quasi organisiert ist in der Gesellschaft, ist. Aber ja, keine Ahnung. Also. Ja, ich wollte die Frage von Simon vorher nochmal aufwerfen, nämlich wo liegt eigentlich der Reiz bei Heidegger, warum kommt man an Heidegger nicht vorbei und so weiter. Und nach allem, was ich heute gehört habe, denke ich schon, dass das wahrscheinlich schon in dieser radikalen Dialektik oder in diesem radikal-dialektischen Denken liegt, die nämlich eine Aufhebung von Subjekt und Objekt haben will am Ende, nicht? Bei Adorno gibt es eine schöne Figur, wo er sagt, Beethoven, der frühe Beethoven, das sei die Verwirklichung der Utopie im Idealismus. Und zwar genau deshalb, weil es das Widerstreiten von Einzelnen und Ganzen gar nicht mehr gibt. Und auf das will Heidegger ja raus, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und das wäre dann wahrscheinlich der Punkt, wo Heidegger dann tatsächlich einen Reiz hat oder nicht. Nur die Frage ist, wie soll man da hinkommen, wenn der Mensch in der Gesellschaft, also der bürgerliche Mensch von sich aus vereinzelt ist, materiell vereinzelt ist, wie kann ich dann, ohne das zu thematisieren, über das hinaus zu sowas wie dem Eigentlichen kommen? Das scheint mir, also nur wenn ich so reflektiere, scheint mir das ein Denkfehler zu sein. Also wie funktioniert dieser radikal dialektische Schritt, dass das überwunden wird? Also diese Dichotomie von Einzelnen und Ganzen. Ich habe schon befürchtet, dass da am Schlusswort der Schlussfrage ist. Ja, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Also, aber ich würde auch sagen, es funktioniert. Also, was ich vorher gesagt habe, so ist die Änderung der Produktionsverhältnisse. Ja, okay. Achso, ich habe die Frage eher bezogen, wie es bei Heidegger funktioniert. Also, ich weiß nicht. Okay, es funktioniert, aber nicht so. Ja. Ja, gut, also wenn man also schon im heideggerischen System denkt, dann müsste man der Frage doch nachgehen, oder? Vielleicht ist das der Punkt, wo man an Heidegger nicht vorbeikommt. Also das wäre jetzt das irgendwie, was ich da jetzt irgendwie. Das ist ja nicht der Einzige, der sich das gefragt hat, oder? Das ist ja nicht. Man könnte es ja gut ohne es, oder? Und trotzdem. Ja. Warum suchen sich Linke auch gerade einen Nazi? Ich meine, das ist ja auch unfassbar, dann fragen alle dauernd, oder? Sie müssen so lauter Vorträge halten, dass das ja gar nicht so schlimm war. Oder das ist ja auch anstrengend, könnte man sich vorstellen. Da gibt es auch andere, die. Oder man kann das ja auch dann einfach selbst vertreten, man muss sich ja nicht auf ihn. Na klar, genau. Also ich glaube, sowieso, ihr trefft da schon was, das müsste man wirklich sich dann nochmal klar vor Augen halten. Also ich glaube, ich habe halt. Also gut, jetzt zumindest sozusagen vorhin Aussagen, also Schi. Ich fand halt sozusagen dieses Buch halt in dem Sinne gut, dass halt mal auch so ein, ich fand halt so, er hat in diesem Heidegger-Kapitel sozusagen macht er halt natürlich genau eine klare Verteidigung von Heidegger, aber so, er geht halt auch im Gegensatz zum Beispiel zu Badiou, da gibt es jetzt auch so ein neues Buch halt, also so geht er halt schon sehr offen irgendwie mit den so Argumenten um und wischt die jetzt nicht so einfach beiseite. Und gut, das ist gut, so eher so würde halt sagen, okay, praktisch genau sozusagen die halt so Radikalität, also das habe ich eigentlich schon gesagt, aber so vielleicht, also er meinte, es gibt ja bei Heidegger so eine ganz krasse so Radikalität, genau die brauchen wir, also wir brauchen quasi genau dieses irrationale Moment irgendwie so. Gut, okay, und das ist jetzt quasi die als Selbstdarstellung. Gut, was jetzt da dahinter steckt, also ich meine, ja, das ist natürlich genau, oh, ja, auch bei Lacan, also schon, also ja, das ist eine gute Frage, also gut, ich habe halt den Eindruck, ja eben, also ich denke mal vielleicht, also ich meine, diese Leute, ich weiß ja nicht, ja eben, die halt so wollen dann vielleicht jetzt so gerade dieses Dunkle und irrationale, so, ich meine, das hat dann vielleicht doch einfach so. Das ist so appeal an sich. Also ich als Schlusswort, ich habe nochmal gerade nachgedacht, so, also vielleicht ist so der Punkt, dass es, aber es ist auch nur äußerlich und nicht so heiliger immanent, dass es quasi in der ganzen Philosophie eigentlich jetzt nicht bloß die Widersprüche gibt, sondern immer auch sowas wie ein Prinzip der Einheit. Und also und jetzt in Frage des Gegensatzes von Einzelnen und Ganzen, irgendwie, das ist, was ich ja selbst vorhin gesagt habe, ist es, kann man ja vielleicht auch sagen, das, was die Leute wollen, die quasi ihr Eigenstes gegen das Ganze halten, die haben ja eigentlich so etwas wie eine moralische Entrüstung und wollen eigentlich die Einheit, die sie idealerweise sozusagen immer auch schon gesetzt haben. Also idealerweise ist der Einzelne und das Ganze in Einheit. Und es ist vielleicht so dann einfach, dass jetzt Heidegger sagen, diese Einheit, dieses Einheitsprinzip, das eigentlich immer schon da war, nur nochmal quasi totalisiert und ausbaut oder so. Vielleicht eben so ähnlich wie der Antisemitismus, keine Ahnung, weiß nicht. Also jetzt nicht, dass Heidegger jetzt da in der Philosophie Antisemit ist, so das wollte ich jetzt nicht sagen, nur von der Psychologie her. Weiß nicht. Ja, okay, also da kann man jetzt noch stundenlang weiterreden. Okay, dann bedanke mich herzlich im Namen der Intilo bei den Kommen.